Hallihallo zum Quasselstrip-Podcast. Heute geht's auf eine Reise in die Vergangenheit. Wir sprechen über Anime in den 90ern. Ich bin nicht alleine. Bei mir sind natürlich wieder ein paar Leute, die mit uns darüber reden wollen. Unter anderem die Daniela. Hallo. Der Sven. Moin. Und der Alex. Moin. Wie ihr vielleicht gehört habt, einer ist auf jeden Fall nicht direkt hier vor Ort, nämlich der Alex. Und da müssen wir nachher mal gucken, wie wir ihn einbinden können, weil er kann mich nicht hören. Und ich weiß nicht warum. Das kriegen wir trotzdem noch irgendwie hin. Ja, Animes in den 90ern. Wir sind ja in der Zeit aufgewachsen. Ich habe gerade gehört, Sven, nicht so ganz? Ja, so halb. Okay, welche Erinnerungen haben wir denn an die Animes in den 90ern, Daniela? Ich dachte mir mal, kann man ganz kurz erzählen, wer wir sind? Wir sind heute nicht so ganz die Stimmen, die ihr gewohnt seid. Das liegt daran, dass wir die Pottwichtel-Vertretung von euren Lieblingspodcastern sind. Mein Name ist Daniela und ich bin schon ziemlich früh als Kind mit Zeichentrick sozialisiert worden. Ich habe eigentlich erst als Erwachsener mitbekommen, dass das, was ich früher geguckt habe, dass das Animes sind. Heidi, Biene Maya, Nils Holgersson, Tau Tau und vor allem Alice im Wunderland. Aber leider, Anime? Das ist alles Anime. Ach du Heiland. Heute soll es aber um Serien und Filme aus den 90ern gehen und deswegen werfe ich den Ball einfach mal weiter zum Christoph und frage, na, wie war das bei dir so? Also, ich habe auch nicht gewusst, dass so Sachen wie Captain Future und Biene Maya und Heidi Animes sind, die kommen aus Japan. Ich habe nur festgestellt, es gab immer Unterschied zwischen den Sachen, die von Disney kamen, also die amerikanischen Sachen, und die Sachen, die wir so cool fanden wie Heidi und so. Die sahen ja schon sehr anders aus. Und mit dem Blick quasi als Erwachsener oder als Heranwachsener, als ich angefangen habe, mich mit Mangas und so zu beschäftigen, da wurde mir das dann auch irgendwie klar. Da gab es noch keine Wikipedia, da konnte man das nicht nachgucken, aber es gab dann schon Internetforen, wo sowas dann auch drin stand. Und da fiel es mir dann auch wie Schuppen aus den Haaren, dass das tatsächlich aus Japan kam. Ja, und später kamen dann weitere Anime-Sachen dazu, die natürlich dann ein bisschen erwachsener wurden und auch schon Sachen waren, die wir jetzt alle schon kennen. Sven, wie war das bei dir? Du bist nicht in den 90ern aufgewachsen, oder? Also in den 90ern war ich tatsächlich zum größten Teil noch unter 10. Deswegen kann ich da nicht mehr allzu viel sagen. Aber so mein erster großer Kontakt mit der japanischen Kultur war eigentlich so Dragon Ball-mäßig. Und das Erste, was ich denn richtig drauf abgefahren bin, das war den Digimon. Das lief denn so weit, dass ich da jede Folge mit Videorekorder nachher aufgenommen habe, weil ich da dann noch in der Schule war, um das nicht gucken zu können. Und deswegen habe ich heute noch eine sehr große VHS-Sammlung mit ersten Digimon-Folgen davon. Ah, großartig. Gib's nochmal an Alex weiter. Ja, Alex. Ja. Ich höre das so halb durch Svens Mikrofon mit, was ihr erzählt. Ah, sehr gut. Aber bei mir war es im Großen und Ganzen auch so wie bei Daniela. Die ganzen klassischen Serien, Nils Holgersson, Biene Maya, das wird mir auch erst später bewusst, dass das japanische Anime sind. Man hat zwar im Abspann irgendwie gesehen, aber hat man auch nicht so drauf geachtet in dem Alter. Für mich war eigentlich das erste große Anime, die erste Serie, die auch eigentlich schon Kultcharakter hat, die ich bewusst gesehen habe, die Bubblegum Crisis. Und damit fing es dann bei mir auch an und ich bin auch in dem Bereich der Animes mehr oder weniger stecken geblieben. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir reden jetzt hier natürlich die ganze Zeit über Animes, aber wir machen das hier im Rahmen des Pottwichtelns. Also für diejenigen, die den Quasselstrip-Podcast natürlich regelmäßig hören, für die ist es ein alter Hut. Aber Daniela, wie sieht das überhaupt aus? Worüber reden wir hier eigentlich gerade? Genau, ich habe mir auch schon gedacht, dass für diejenigen, die so über das Pottwichteln vielleicht zum ersten Mal hergekommen sind oder die über unseren Podcast, über den wir jetzt natürlich nicht reden werden, hierher gekommen sind und die sich fragen, worüber reden die da? Da habe ich mir gedacht, ich habe so einen kurzen Abriss über die Anime-Geschichte, natürlich mit Schwerpunkt schon auf Deutschland, dass man so weiß, worum es da geht. Es geht um Zeichentrickfilme. Schwerpunktmäßig habe ich mir das Ganze bei Wikipedia zusammengesammelt. Die sind da wirklich, glaubt mir, eine unerschöpfliche Quelle. Man hört nicht mehr auf zu lesen, wenn man anfängt. Also so ab 1912 hat man festgestellt, wurden in Japan französische, amerikanische, britische Kurztrickfilme gezeigt. Natürlich hat man dann selber in Japan angefangen, eigene Animationsfilme zu zeichnen. Es gab dann 3 japanische Trickfilme, schwarz-weiß, stumm, wenige Minuten. Die wurden dann da ziemlich früh, 1917, veröffentlicht. In den 30er Jahren hat die japanische Regierung sich natürlich eingeschaltet. Es gab eine verschärfte Kontrolle der Medieninhalte. Man sollte, wie heißt es genau, man sollte in den Werken vor allem nationale und kulturelle Elemente Japans hervorheben, meine Güte. Sonntag, ne? Es ist Sonntag. Es ist spät für uns alle, 6. Stunde. Genau, es ist für uns alle Freitag, 7. Stunde. Der größte Auftraggeber war übrigens auch, oh Wunder, das japanische Militär. Denn während des Krieges sind die Menschen ja ins Kino gegangen, um sich zu informieren. Und da wurden dann schöne Propagandatrickfilme gezeigt, die von den Nachrichten noch gezeigt wurden. Ich mache jetzt mal einen Sprung in die späten 1960er, denn da gab es eine Serie, die hieß Mach Go Go Go. Da ging es um einen Rennfahrer und sein mit sehr vielen technischen Tricks versehenes Auto. Und das war in Amerika ein sehr, sehr großer Erfolg. Insgesamt international in Deutschland gab es 1971 drei Folgen, die wurden gezeigt und aufgrund von Zuschauerprotesten wegen zu großer Brutalität aus dem Programm genommen. Das macht man, darüber macht sich gar keine Gedanken mehr heutzutage. Mann, oder? Die Sesamstraße war auch nicht besonders beliebt, möchte ich mal als kurzen Einschub geben. Im Bayerischen Rundfunk wurde die Sesamstraße nicht gezeigt. Kinder, die auf der Straße herumlungern mit einem schwarzen Mann zusammen. Geht gar nicht. Geht gar nicht im deutschen Fernsehen. Aber auch in Japan hat man irgendwann aufgehört, nur noch japanische Geschichten zu erzählen. Hat sich ein bisschen umgeschaut, was es gibt. Und im Jahr 1974 hat man ganz ohne Auftrag von irgendwem, also wirklich in Japan selbst, eine Anime-Serie namens Heidi herausgebracht. Nach dem Roman einer Schweizer Schriftstellerin, war tatsächlich auch sehr, sehr beliebt dort und ging dann nach Deutschland und auch in die Schweiz. Und da ging es dann auch los langsam dann mit ersten internationalen Kooperationen, denn das ZDF und auch die Österreicher, das ORF, haben dann von 74 bis 77 drei Serien in Auftrag gegeben, die da wären Vicky und die starken Männer, Biene Maya und Pinocchio. Dann gab es noch andere europäische Koproduktionen, das war nämlich Calimero, das wisst ihr bestimmt, oder? Das Küken mit der Eierschale auf dem Kopf. Und Barbapapa, das war, glaube ich, diese Horde von Elefanten. Ja, stimmt. Jetzt kriegst du. Ja, stimmt. Ich habe es nicht gesehen, ich kenne es nur als T-Shirts, ehrlich gesagt. Das ist leider auch alles vor meiner Zeit. Ach, Mann. Ja, ich springe deswegen jetzt auch gleich direkt in die 1980er, denn da kommen jetzt japanische Animes, die es dann in Deutschland auch geschafft haben, nämlich Akira, Ranma und Dragon Ball. Ich nie gedacht, dass das aus den 80ern ist. Das ist tatsächlich aus den 80ern. Okay. Und damit springen wir jetzt auch in das Jahrzehnt, um das es heute auch gehen soll, nämlich die 1990er. Und da gab es dann von 92 bis 97 ein Anime namens Sailor Moon. Das wurde weltweit erfolgreich. Da ist jetzt auch Sven dabei hoffentlich, oder? Ja, natürlich. Sehr gut. danach hat man dann, weil das so gut lief, dann Dragon Ball vermarktet. Das ist zwar schon aus den 80ern, ist aber in den 90ern dann erst weltweit unterwegs gewesen. Dann gab es noch, 97 kam dann Pokémon. Das kennen nun wirklich alle. Und hintendran dann noch sowas wie Yu-Gi-Oh! Das kennt man, glaube ich, vor allen Dingen wegen der Karten, die es plötzlich überall zu kaufen gab und die überall rumflogen. Monster Rancher, davon habe ich tatsächlich noch nie gehört, und Digimon. Und dann gab es auch noch ein paar andere Sachen aus den 90ern, die sehr, sehr stark verbreitet waren. Das Neon Genesis Evangelion zum Beispiel, Submarine No. 6, Ranma, Gundam Wing und bei den Kinofilmen sehr, sehr viel Verbreitung gab es für Prinzessin Mononoke, heißt es, glaube ich, Chihiros Reise ins Zauberland. Also alles, was so aus diesen Ghibli-Studios kam. Und wenn es etwas gibt, was wirklich richtig populär war, dass es quasi rund um die Uhr auch im deutschen Fernsehen lief, gerne so nachts auf MTV, glaube ich, war Ghost in the Shell. Ja. Da bin ich damals noch, obwohl ich nicht durfte, um Mitternacht, weil das ja irgendwie um 23:30 oder so, habe ich mich immer noch ins Wohnzimmer geschlichen, den Fernseher angemacht, gehofft, dass meine Mutter nicht aufwacht und habe mir dann immer noch Ghost in the Shell Standalone-Komplex 1 und 2 angesehen. Oh, wie geil. Ja. Also wir hatten so ähnliche Erfahrungen dann in den frühen 90ern, als wir halt, bevor der Lila Launebär gekommen ist, liefen ja auch immer noch Zeichentrickfilme. Oh ja. Und da haben wir es dann auch immer schon so, um 6, glaube ich, ging das los und um kurz vor 6 waren wir im Wohnzimmer am Fernseher angemacht. Kennt ihr das? Dass man die ganze Woche nicht aus dem Bett gekommen ist. Alex, egal. Die ganze Woche, kennt ihr das, dass man die ganze Woche nicht aus dem Bett gekommen ist, aber am Wochenende, ja? Am Wochenende hat man seine Eltern ab 5.30 Uhr, 6 Uhr terrorisiert, dass man jetzt bitte mal vor den Fernseher darf, weil da der ganze Scheiß läuft, den man gerne gucken wollte. Meine Mutter war immer verzweifelt und mit, warum kannst du das nicht auch am Montag? Das stimmt. Sehr gut. Ja, sehr schön. So, ich denke, dann haben wir da schon einen guten Rahmen drum gemacht. Wir wissen ungefähr, worum es geht. Ich finde, wir steigen jetzt so ein bisschen lockerflockig ein. Und wir gehen so ein bisschen reihum. Was war eigentlich deine Serie aus den 90ern, die dich zumindest erinnern kannst oder die du gerne geguckt hast? Wir haben vorab ein kleines Dokument hier gemacht, sodass hier jeder auch seine Notizen hat und wir wussten ungefähr, worüber wir reden. Ich steig mal ein. Und zwar muss ich ein bisschen schummeln. Meine Serie ist aus den 90ern und ich hätte schwören können, dass ich vorm Abi schon diese Serie gesehen habe, aber sie ist tatsächlich erst 2002 erschienen, nämlich Detektiv Conan. Es ist erstaunlich. Produziert wurde das Ganze wird seit 1996 produziert. Die haben 844 Folgen schon gemacht. Und der ist nicht ein bisschen älter geworden, der Gute. Ich möchte gerne seine Nummer. Ja. Das Ganze basiert auf dem gleichnamigen Manga und darüber bin ich auch drangekommen. Und zwar, ich mache erstmal noch mal kurz weiter, bevor ich erzähle, wie ich überhaupt zu Conan gekommen bin. Also, Conan 844 Folgen in Japan, davon wurden tatsächlich 308 Folgen in Deutschland seit 2002 gezeigt. Und im Prinzip geht es darum, dass ein junger Meisterdetektiv, ein Oberschüler, Shinichi Kudo, wirklich hervorragende Fähigkeiten hat, Fälle zu lösen. Sein großes Vorbild ist Sherlock Holmes und er hat ähnliche Fähigkeiten. Er kann deduzieren, er kann aus den kleinsten Hinweisen tatsächlich Schlüsse ziehen, die dann auch absolut akkurat sind. Sein Vorname Shinichi, das bedeutet so ungefähr Wahrheit. Das hat also auch wieder so eine gewisse Bedeutung und er ist halt der Wahrheit total verpflichtet. Und in der ersten Folge gerät er quasi in den Weg der schwarzen Organisation. Also, hört sich schon sehr mysteriös an. Und er wird von den Verbrechern erwischt, wie er sie halt belauscht, und wird dann vergiftet. Und sie hoffen, dass er daran stirbt. Aber er wird tatsächlich nur geschrumpft und verjüngt und wird dann quasi zum Sechsjährigen. Aber sein Verstand und seine Fähigkeiten hat er behalten. Ja, und jetzt versucht er natürlich mit Hilfe von seinen Freunden, von Professor Agasa, der übrigens auch der Einzige bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist, der auch weiß, wer er überhaupt ist. Also er taucht quasi in seinen Freundeskreis neu ein als neuer Grundschüler und versucht dann natürlich dann ein Gegengift zu bekommen und löst in all diesen ganzen Folgen dann in sich abgeschlossen weitere Fälle. Manchmal gibt es auch einen Cliffhanger zu einer neuen Folge, aber im Grunde genommen sind das immer abgeschlossene Folgen, die dann eben halt in diesem großen Spannungsbogen quasi darin stehen, dass Conan die schwarze Organisation sucht und ein Gegenmittel versucht zu finden. Aufmerksam bin ich auf Conan gekommen durchs Internet. Zu meiner Abi-Zeit hatten wir ganz neu einen Computerraum in der Schule und man konnte dort natürlich das gesamte Netz durchsurfen und ich hatte zu dem Zeitpunkt erste Kontakte zu Manga gekommen. Also ich habe meine ersten Mangas gekauft und habe mir mich mit der japanischen Kultur ein bisschen auseinandergesetzt und kam darüber dann auf ein paar Ausschnitte aus Conan aus dem Manga und fand es halt wirklich sehr interessant. Und wie gesagt, ich hätte schwören können, dass es vor 1999 quasi Conan auch im Fernsehen gab, aber tatsächlich erst 2002. Ich habe ihn wahnsinnig gern geguckt. Er lief auf RTL 2, genau. Und er hatte, also man sieht schon, dass er, obwohl er halt tatsächlich dann erst so spät gekommen ist, schon dieses Look and Feel aus den 90ern, wenn man das so mit Sailor Moon und so vergleicht, das ist schon sehr ähnlich. Zumindest vom Look her. Ja, und im Grunde genommen ist so für mich das Wichtigste bei dieser Serie, zumindest mit dem Abstand, den ich jetzt dazu habe, ist so die Beziehung zu seiner Freundin, die ihn quasi seitdem er Conan ist, vermisst. Denn muss Folgendes sich vorstellen, Conans Freundin, der Vater von Conans Freundin ist ein sehr erfolgloser Privatdetektiv. Und in dem Moment, wo aus Shinichi Conan wird, zieht er halt bei diesem Privatdetektiven ein, in seiner Tarnung quasi als Conan, und löst quasi für diesen erfolglosen Privatdetektiv jede Menge Fälle. Und gleichzeitig ist er halt natürlich die alte Freundin, die heißt übrigens Ran, lebt quasi auch dort und sie kommen sich halt immer sehr nah. Und das ist ein sehr, ich sag mal, im klassischen Sinne ein sehr romantisches Motiv. Nämlich, dass sie sich sehr, sehr nah sind, aber doch nicht kriegen können, weil natürlich kann Ran keine Beziehung zu Conan aufnehmen. Das geht natürlich nicht. Und das ist wirklich hochinteressant und das wird übrigens bis zur aktuellsten Folge durchgezogen. Es ist wirklich interessant, wie die das wahrscheinlich immer wieder neu beleben. Ich muss mal in neuere Folgen mal reingucken. Ja, wir wissen ja nun wirklich aus den, spätestens aus den 90ern, eigentlich aber aus den 2000ern, dass amerikanische Sitcoms immer dann zu Ende sind, wenn sie sich gekriegt haben. Das wird da nie passieren, befürchte ich. Das ist wirklich schwierig. Ja, ich habe die Serie tatsächlich nie gesehen, was verwunderlich ist, weil ich ein ganz großer Krimi und ein noch größerer Sherlock Holmes-Fan bin, aber es steht auf der Liste. Ich hoffe, Amazon Prime oder Netflix oder so haben das im Angebot. Wenn ich dann all die anderen Dinge, die ich noch gucken will, gesehen habe, es steht auf jeden Fall mit auf der Liste. Also es lohnt sich. Ich finde, man kann Conan immer noch sehr gut gucken, gerade auch die alten Folgen, die sind überhaupt nicht überlebt oder so. Die sind auch von den Storys her wirklich immer noch spannend und nicht so. Ich habe letztens zu der Recherche zu diesem Podcast habe ich mir eine alte Folge von Saber Rider angeguckt. Die ist in den 90ern hier ausgestrahlt worden oder in den frühen, in den späten 80ern, ist aber tatsächlich in den mittleren 80ern oder frühen 80ern tatsächlich schon produziert worden oder sogar in den 70ern. Das ist so schlecht. Ich fand das mal geil, aber es ist so schlecht, das glaubst du gar nicht. Und Conan halt tatsächlich in diesem Fall, Conan ist einfach jung geblieben. Es ist wirklich ganz, sehr gut gealtert. Das ist wirklich, kann man sich heutzutage immer noch, ohne sich schämen zu müssen, anzugucken. Sven, hast du das gesehen? Ja, ich habe das tatsächlich sogar sehr, sehr gerne geguckt. Also mein großes Highlight waren immer die ganzen Gadgets, die Conan zwischendurch gekriegt hat. Das stimmt, ja. Die er vom Professor, also irgendwie sein solarbetriebenes Skateboard, womit er so schnell fahren konnte wie Autos, oder seine berühmte Uhr, mit der er immer Narkosepfeile verschossen hat. Also seine Fliege, mit der er die Stimmen nachmachen konnte. Genau, ja, ich war immer sehr, sehr neidisch. So, ja. Das ist wirklich toll. Jetzt Bezug auf Conan oder soll ich selber jetzt was vorstellen? Bezug auf Conan. Ist an mir komplett vorbeigegangen. Also ich war ja auch nicht in Deutschland, da habe ich dann eher die Sachen gesehen, die bei TF1 liefen, weil die Franzosen sehr viele von den Mangas auch ins Französische übersetzt hatten. Aber ich habe von der Serie nichts mitbekommen. Ja gut, soweit zu Conan, würde ich sagen. In diesem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, eine große Empfehlung, schaut mal wieder rein. Wie sieht das denn eigentlich bei Sven aus? Kommen wir mal zum jüngeren Volk hier. Was ist denn dein Anime, was du in der Zeit gesehen hast? Also mein Anime ist Die Macht des Zaubersteins, auch Nadja vom Meer der Wunder oder Fushugi no Umi na Nadja. Das ist hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass wir die japanischen Namen nach Möglichkeit auslassen. Ja, aber ich finde, sowas gehört dazu. Ich muss gestehen, ich habe auch ein bisschen gescheatet. Der Anime lief tatsächlich 1996 das erste Mal auf RTL 2, okay. Aber ich habe ihn nur 2001 in der Rerun gesehen. Du bist ja auch ein bisschen jünger. Genau, aber das ist ein Anime, der mich sehr geprägt hat. Weil das ist ein Anime mit 39 Folgen, einem Kinofilm, der kommt so ein bisschen in die Richtung Abenteuer, Science-Fiction und Comedy. Und das ist ein Anime, der in groben Zügen auf der Geschichte von Jules Verne basiert. Also es gibt einen Nautilus, es gibt Atlantis und das ist so, obwohl es Ende 18. Jahrhundert spielt, gibt es sehr viel moderne Technologie. Es basiert im Groben auf einem Konzept von Hayao Miyazaki, den ich später noch sehr bewundere für seine Werke wie Prinzessin Mononoke oder halt auch Das Schloss im Himmel, was sich ein bisschen die Story mit Nadja teilt. Nadja lief leider im Deutsch auf RTL 2 nur geschnitten, weil es in ein, zwei Folgen ziemlich explizite Gewaltdarstellungen gibt. Auf gut Deutsch, da werden Leute im Vormittagsprogramm erschossen. Oh ja. Das kann ich gleich mal einhaken. Das ist tatsächlich ein Thema. Also RTL hat übrigens auch ein Problem gehabt, Conan im Vormittagsprogramm auszustrahlen, im Nachmittagsprogramm auszustrahlen, weil natürlich in jeder Folge jemand stirbt. Irgendwie. Muss ja, ist intuitiv. Ja, gleichzeitig lief übrigens dann auf RTL oder auf Sat.1 oder so Law and Order, da ist auch jedes Mal jemand gestorben, also. Ja, aber in Conan sind die und in Nadja sind die halt immer damit noch besser umgegangen als zum Beispiel in Dragon Ball. In Dragon Ball fehlen zwei, drei Folgen teilweise komplett, weil da gerade die Kämpfe gegen die Endbosse stattgefunden haben und die einfach viel zu gewalttätig waren und dann hört bei Dragon Ball dann einfach die Handlung an der Stelle auf. Das haben sie hier besser gemacht. Nadja erzählt eine ziemlich erwachsene Geschichte fürs Vormittagsprogramm. Es geht da um Krieg, Frieden, Verantwortung und das ist relativ selten, gerade auf RTL 2. Nadja erzählt die Geschichte von Nadja, die eine Zirkusartistin ist, und Jean, der Erfinder ist. Die beiden treffen sich auf der Weltausstellung in Paris. Und Nadja wird noch begleitet von ihrem kleinen Löwen King, der immer wieder kleine, lustige, mehr oder weniger Gastauftritte hat und immer wieder sie aus verschiedenen Situationen rettet. Und Nadja hat im Großen und Ganzen einen Stein, den sogenannten Blue Water, der am Anfang nur dazu dient, sie auf Gefahr hinzuweisen, aber der nachher immer mehr ins Zentrum der Handlung drückt, weil am Anfang wird sie verfolgt, sie weiß gar nicht warum. Sie wird von Grandes mit ihren beiden Handlangern Hansen und Sansen verfolgt. Wer die Hommage kennt, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Wix und Badge aus Final Fantasy, die in jedem Teil wieder auftauchen und irgendwie Idioten vom Dienst sind. Und genauso ein bisschen ist das hier auch. Und die Geschichte ist eine sehr, sehr lange, epische Erzählung. Die beiden fliehen nachher vor den oben genannten aus Paris, werden dann kommen dann bei der britischen Armee auf, und die britische Armee führt gerade die große Jagd auf ein Seemonster. Das Seemonster, soweit sie das dann treffen, erpuppt sich dann aus die Nautilus mit Captain Nemo. Wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen an Jules Verne angelegt. Es gibt dann einen epischen Kampf, und am Ende schließen sie sich der Nautilus-Besatzung an. Dort erfahren sie dann von geheimnisvollen Inseln, untergegangenen Zivilisationen und lang vergessenen Technologien. Sie kommen dann zum ersten Mal mit einem Oberschurken in Berührung, der sich Gargoyle nennt. Dort wird dann auch immer mehr so ein bisschen das Geheimnis von Nadjas Herkunft gelüftet, weil auf einmal fliegen neben den 18. Jahrhundert Kriegsschiffen, gibt es auf einmal U-Boote, dann fangen die ersten futuristischen Fluggeräte aufzutauchen. Okay. Es gibt die in Japan so berühmt-berüchtigten Mechas in einfachen Variationen, die durch die Vergangenheit formen, und es kristallisiert sich dann ein bisschen heraus, dass Nadja auf irgendeine Form mit Atlantis in Verbindung steht, dass ihr Stein, den sie dabei hat, eine wichtige Rolle spielt, um atlantische Technologie zu kontrollieren, und es entbrennt dann eine Jagd auf diesen Stein. Die führt sie auf verschiedene Inseln, verschiedene Kontinente, nach Afrika, und sie muss halt immer wieder gegen Gargoyle und seine Schurken kämpfen, aber das Schöne ist daran, dass ein typischer Hayao Miyazaki-Manier es sehr viele starke Frauen gibt, was gerade in den 90ern noch nicht so selbstverständlich war. Und es ist nicht so, dass Nadja immer von Jean gerettet werden muss, sondern das kommt auch auf die eine oder andere Art mal vor, aber oft genug rettet sie sich auch selber, und sie ist nie wehrlos und hilflos und auf die Hilfe von Männern angewiesen, sondern boxt sich auch oft genug selber daraus frei. Und das Ganze entwickelt sich dann zum Finale hin in eine große Debatte darüber, weil es teilweise auch auf weite Strecken sehr, sehr ernst ist. Also es geht um Macht, wie man sie nutzt, was man aus Verantwortung machen muss. So ein bisschen Richtung Spider-Man, große Macht bringt auch große Verantwortung mit sich. Es geht um Weltherrschaft, um die Möglichkeit, die Welt zu zerstören, um Herkunft, inwiefern man eigentlich seiner Herkunft verpflichtet ist und welche Verantwortung sich aus der Herkunft ergibt. Und das ist eine sehr epische Geschichte, die hat mich auch sehr lange noch zum Nachdenken gebracht, weil das ist halt einfach was man normalerweise nicht so im Vormittagsprogramm einfach so trifft. Das hat mich auch zum Nachforschen gebracht, so was das eigentlich so, welche Sorte von Anime und Manga das ist, was eigentlich Anime und Manga ist. Und es hat mich sehr begeistert, und ich habe dann im Nachhinein rausgefunden, dass das tatsächlich das Gesellenstück von einem sehr, sehr bekannten Anime-Regisseur ist, nämlich von, jetzt habe ich es mir hier aufgeschrieben und finde es gerade nicht. Hideaki Anno habe ich hier. Genau, von Hideaki Anno, der hat hier sein erstes großes Meisterwerk abgeliefert. Viele kennen ihn nachher, weil er einen absoluten Mega-Meilenstein der Anime und auch Popkultur gemacht hat, nämlich der hat nachher das sagenumwobenhafte Neo Genesis Evangelion herausgebracht. Das finde ich großartig, ja. Und das hier ist quasi der Vorgänger. Und wenn man sich das mal anguckt, gibt es sehr viele Parallelen. Also von den Masken, die die Bösen nachher aufhaben, die wie die Gesichter der Engel in NGE aussehen, das ist wirklich ein Meisterwerk. Und das ist halt auch eine von den Sachen, die einfach hängen bleiben, wenn man sich sowas schon in jungen Jahren mal angeguckt hat. Und das ist auch, teasert einen auch wirklich an. Also wenn man das gesehen hat, dann möchte man mehr von der japanischen Kultur wissen. Ja, das glaube ich. Das klingt auf jeden Fall total spannend. Eine kurze Nachfrage dazu. Ist das dann auch so ein bisschen in die Richtung Steampunk oder ist das für sich ein eigenes Design? Also es geht nicht so sehr in Richtung Steampunk. Also das, was John manchmal so als Erfinder an Geist baut, ist ein bisschen in die Richtung Steampunk. Also er baut irgendwelche Drachen und Fluggeräte und so weiter, die für die damalige Zeit ein bisschen zu futuristisch sind. Aber das, womit die Atlanta nachher kommen, sind schon einwandfreie Raumschiffe und die haben Raketenwerfer und Laserstrahlen und Beamen und Teleportationen. Und das ist doch so mehr in die Richtung, ist Richtung Sci-Fi. Ja, okay, cool. Alex, hast du das mal mitgekriegt? Gesehen habe ich das mal, aber irgendwie so eher verschwommen. Also sie ist mir bekannt, aber wirklich geschaut habe ich die Serie nicht. Wie gesagt, ich habe da wie gesagt nur sehr wenig Berührungspunkte zu Animes gehabt und die Berührungspunkte, die ich dann hatte oder die ich dann auch habe, waren auch immer sehr stark, dass ich mich dann auch auf diesen Bereich sehr beschränkt habe. Ja, ich muss sagen, Ich hab's nämlich nie gesehen. Ich hab's auch nie so richtig mitgekriegt. Das lief auf RTL 2 im Nachmittagsprogramm oder vormittags? Nachmittags. Ah, okay. Und 1996 und 2001 nochmal. Und den Kinofilm, der lief sogar auch. Da gibt's nochmal irgendwie so einen anderthalbstündigen Film, der irgendwie Nadja and the Secret of Blue Water auf Deutsch heißt. Und ich habe mir den zur Vorbereitung auf diese Sendung nochmal angesehen. Weil er auch schön die Story der Serie nochmal zusammenfasst. Und ich kann ihn wirklich sehr empfehlen. Das ist altert genauso wenig wie Detective Conan. Ja. Ich hätte vor ein paar Stunden noch gesagt, habe ich noch nie von gehört. Aber ich habe mich, ist ja nicht so, dass ich mich nicht auch vorbereitet hätte. Ich habe ein paar Videos angeklickt und die Titelmelodie kommt mir unglaublich bekannt vor. Okay. Also entweder ist die auf andere Weise, Entschuldigung, meine Nase ist zu. Also entweder ist die auf andere Weise durch meine Timeline geflogen oder durch mein Leben dann gekommen oder ich habe tatsächlich ein bisschen was davon gesehen. Hm. Vielleicht habe ich immer das geguckt, was davor lief und habe dann irgendwie noch den Vorspann der nächsten Serie mitbekommen, aber die Melodie kannte ich auf jeden Fall. Ich habe da momentan gar nichts. Ich muss das mal angucken. Also es klingt total spannend. Es ist echt eine Serie, die ich mir auch angucken wollen würde. Wer soll eigentlich als nächstes mal sein? Alex. Alex ist dran. Alex, dein Podcast sei ja. Dein Anime. Also das erste Anime, mit dem ich wirklich Kontakt hatte und das ich dann auch komplett mir angeschaut habe, das war die Bubblegum Crisis. Und jetzt muss ich erstmal einen Kater loswerden, der mir auch noch hier rumrennt. Ah. Die Bubblegum Crisis ist Ende der 90er schon entstanden. Und zwar ist es ein bisschen geschummelt, weil Ende der 80er ist ein bisschen geschummelt, weil angefangen haben die in 1987 und waren dann 1991 durch. Das waren 8 Folgen, die zwischen 30 und 50 Minuten gelaufen sind. Ich habe das damals auf dem französischen Fernsehen gesehen, und zwar in den 90ern, auf Französisch. Und in Deutschland gab es das nur auf VHS. Also das kam 1995 auf VHS raus. Es wurde allerdings auch in Deutschland ausgestrahlt, und zwar Ende der 90er Jahre auf Fox. Und zwar, ich glaube, von Oktober 99 bis 2000 dann irgendwann. Inhaltlich ist es ein klassisches Cyberpunk-Genre. Es geht darum, dass Menschen auf der einen Seite und Androiden auf der anderen Seite um die Vorherrschaft kämpfen. Und zwar ist es so, dass in der Serie Tokio durch ein Erdbeben sehr stark beschädigt worden ist und es ein Unternehmen gab oder gibt, das Androiden herstellt, die dann Tokio mit aufgebaut haben. Und dieser Konzern hat dann nicht nur Tokio aufgebaut, sondern hat auch versucht im Laufe dieser Serie, beziehungsweise es kommt dann auch heraus, die Weltherrschaft anzustreben, indem diese Androiden zu Kampfmaschinen umgebaut werden. Und die Androiden wurden von einem Mann geschaffen, der hieß Katsuhito Stingray. Der wurde auch getötet, wie so üblich. Und es gibt eine Tochter, die versucht, das alles rauszubekommen und die eben gegen diesen Konzern kämpft. Es ist also eine ganz klassische Geschichte, wie wir es so oft haben, die auch in abgewandelter Form bei meinetwegen Appleseed wieder auftaucht. das verlorene Mädchen, das durch diese zerstörten oder durch diese großen Städte läuft und dann gegen Androiden kämpft und dann auf einmal feststellt, dass sie halt irgendwie mit dem gesamten System auch zu tun hat. Was diese Serie auszeichnet, sie ist sehr stark von den 80ern geprägt. Es ist ein Soundtrack da, der sehr rockig ist. Es ist wie eine Art Money Vice als Anime, was auf der einen Seite auch eine sehr maskuline Gesellschaft zeigt, wie üblich bei japanischen Serien, was auch und dann allerdings, was auch Sven angesprochen hat, sehr starke Frauen, die eigentlich aus diesem gesamten Konstrukt herausfallen, die sich auch nicht in diese klassischen Rollenklischees vereinnahmen lassen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das doch, glaube ich, sogar nur Frauen, die da irgendwie die Polizeitruppe bilden, oder? Nein, es sind nicht nur, also wie gesagt, du hast Männer, die sind dabei eher so Statisten, die gehen auch meistens drauf. Du hast noch einen Polizisten, der eine sehr starke Nebenrolle spielt, der dann eben mit der Hauptdarstellerin dann doch eine gewisse Liaison eingeht. Aber du hast recht, es sind in erster Linie vier Frauen, die auch Mech-Suits tragen, also sie tragen Kampfanzüge, weil sie ansonsten auch dieses typische japanische Klischee sind, sehr dünne Frauen, die großen Mandelaugen und dann auf der anderen Seite dann die Kämpferinnen, die dann in ihren Kampfanzügen, die irgendwie an die Power Rangers erinnern, wenn man sich das so anschaut, gegen diese doch sehr hochgezüchteten Androiden kämpfen. Hast du es eigentlich nochmal gesehen, Alex? Also lief das nochmal irgendwie jetzt in Wiederholung oder muss man tatsächlich auf VHS-DVD zurückgreifen? Du findest es auf YouTube. Ah, okay, cool. Also die Folgen sind auf YouTube, da siehst du auch den Unterschied zwischen der englischen Version und zwischen der japanischen Version. Ich finde bei der englischen Synchronisation die Stimmen nicht unbedingt passend. Ah, okay. Also die japanische Version, damit englischen zu untertiteln, ist etwas, ich finde es angenehmer anzuhören, auch wenn man es dann akustisch nicht versteht, sondern mitlesen muss. Aber man sieht auch da wieder den sehr starken Unterschied, wie sich Animes gewandelt haben. Wenn du dir Bubblegum Crisis anschaust, dann später Ghost in the Shell, also die erste Version, die in den 90er Jahren gedreht worden ist, und dann zu Ghost in the Shell, wie es jetzt läuft, oder auch zu Appleseed. Die Qualität der Zeichnungen haben sich völlig verändert. Das wirkt wesentlich lebendiger, bunter. Und du siehst auf einmal auch, wie die Technik sich geändert hat, aus so einer Art 2D-Anime zu wirklich einem plastischen Anime. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, die 90er sind tatsächlich so eine Schnittstelle, wo sich die Ästhetik in den Filmen sich dramatisch geändert haben. Also das ist wirklich interessant. Alex, vielen Dank. Wie sieht's bei dir aus, Daniela? Ich habe das nicht gesehen und ehrlich gesagt, wenn der Schauwert in erster Linie daran liegt, dass man mandeläugige Frauen mit schmalen Hüften und viel Brust sieht, da bin ich dann noch so ein bisschen raus. Ist das was für dich, Sven? Ich habe es tatsächlich gesehen. Okay. Ich habe das Original und die Neuauflage gelinkt, weil es gab ja nochmal ein Reboot, wie man das heutzutage nennen würde, was da heißt Bubblegum Crisis Tokyo 2040. Wobei ich sagen muss, dass mir das Original tatsächlich besser gefallen hat. Aber ich bin auch ein unglaublicher Cyberpunk-Fan und das Androiden-Setting hat mir auch immer schon bei Blade Runner damals gut gefallen. Ja, es klingt auf jeden Fall spannend. Ich musste auch irgendwann mal reinschauen. Ich kenne nur den Titel, ich habe nie reingesehen. Gibt es eigentlich dazu einen Manga? Also gibt es da irgendwie eine Comic-Adaption oder eine Vorlage dafür? Okay. Also gibt es allerdings, fing alles an mit der Serie und dann hat sich das weiterentwickelt. Es gibt nicht nur den Spin-off AD Police, was eigentlich die Geschichte oder was auf diese Polizeieinheiten sich konzentriert. Es gibt auch einen Comic und es gibt auch ein Rollenspiel, und zwar Pen-Paper-Rollenspiel. Das ist ja witzig. Also das hat vor allem in Amerika, hat Bubblegum Crisis extremen Erfolg gehabt, was sich dann auch sehr stark ausgebreitet hat. Und es ist halt ein klassisches Cyberpunk-Setting. Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank. Daniela, glaub du bist jetzt an der Reihe. Ja, ich habe viel recherchiert. Ich habe ja das mehr so in den 80ern geguckt. Habe also mir so eine Liste geschnappt mit dem, was in den 90ern, was als Animes der 90er gilt. Und ich war sehr, sehr überrascht. Ich habe ein paar richtig schöne Sachen rausgesucht und ich möchte euch mit dem ersten auch gleich überraschen. Ich habe fast durchgehend nicht japanische Geschichten rausgesucht, aber tatsächlich keine Auftragsarbeit, sondern eine Kooperation von verschiedenen Ländern. Und zwar geht es um die Geschichte von Alfred Jodokus Quack. Das ist tatsächlich japanisch? Das ist tatsächlich japanisch. Oh Gott. Der Ursprung ist tatsächlich, die Grundgeschichte ist holländisch, weil Hermann von Veen, aber es ist eine Koproduktion. Niederlande, Deutschland, Japan, Finnland und Spanien zusammen. Und wer jetzt sagt, oh Gott, jetzt kommt sie mit dieser Ente, dieser piepsigen Warum-bin-ich-so-fröhlich-Geschichte, ich werde euch gleich erzählen, warum sich das lohnt, sich das auch heute nochmal anzuschauen. Aber erstmal, um zu erzählen, es geht um eine kleine Ente. Regie führte Hiroshi Saito und die Erstausstrahlung fand tatsächlich auch nicht bei uns, sondern bei TV Tokio statt. Ab dem 13. Oktober 1990 gab es das dann im ZDF. Und es geht um diese Ente, die als Waise von einem Maulwurf namens Hank aufgezogen wird. Und zwar in einem Land namens Großwasserland. Somit die Facts. Die Folgen waren immer so ungefähr 26 Minuten lang. Es gab 52 Stück davon. Und es geht großenteils darum, es geht halt um vermenschlichte Tiere. Es gibt ausschließlich Tiere, alle möglichen Arten. Und der Maulwurf war früher mit dem Vater von Alfred befreundet und leider ist die ganze Familie verstorben, weil sie zusammen mit dem Maulwurf zusammen umziehen wollten, weil ein Freizeitpark auf dem Gelände gebaut werden sollte, wo sie lebten. Sie wollten woanders hin und Alfred ist halt jemand gewesen, schon als ganz, ganz winzige Ente, der immer irgendwie rechts und links vom Wegesrand weg ist, um zu gucken, was es so Spannendes auf der Welt gibt und auch so, als sie umzogen. Und weil Hank, der Maulwurf, dann Alfred einsammeln wollte, hat er nicht mitbekommen, dass der Rest der Familie leider von einem Auto überfahren wurde. Übrigens von dem gemeinen Krokodil und dem noch fieseren Nilpferd, die diesen Vergnügungspark überbauen. Da weiß man schon mal, wo man bei den Tieren man ist. Man weiß direkt, wo man ist. Er lebt typisch niederländisch in einem großen Holzschuh. Und ja, ich verstehe schon, es klingt alles nach Kindern. Es klingt wirklich schlimm nach Kindern. Huch, ich randaliere hier. Er erlebt ganz viele kleine Abenteuer und es gibt vor allen Dingen sehr, sehr viele Nebencharaktere. Es gibt eine schwarze Ente, nein, gar nicht wahr, es gibt eine schwarze Gans, habe ich mich vertippt. Es gibt Eisbären, es gibt einen Storch, es gibt einen Löwen, es gibt eine Qualle, eine Elster, einen Seelöwen und es gibt natürlich auch Bösewichte und zwar eine Krähe, ein Nilpferd, ein Krokodil und einen dicken, fetten Kater. An dieser Stelle einen lieben Gruß? Nein. Also es sieht alles sehr, sehr niedlich, aber es ist unglaublich politisch. Diese Schwarze ist doch keine Gans. Eine schwarze Ente. Doch, sie ist eine schwarze Ente. Sie heißt Winnie Wanner. Ihr Vater Qua ist der Anführer der schwarzen Widerständler gegen die Rassentrennung in ihrer Heimat Gänseland. Oha. Also das geht richtig zur Sache. Und er hat Winnie und ihren Bruder Tom nach Großwasserland in Sicherheit gebracht, damit er seinen Kampf weiter fortführen kann zu Hause, ohne dass die Kinder da einbezogen werden. Das finde ich für den Kinderserie schon ganz schön heftig. Dann ist es so, dass diese Krähe, die schwarze Krähe, die ist eigentlich mütterlicherseits eine Amsel, das findet sie nicht so witzig und ist dementsprechend immer sehr, sehr unzufrieden mit sich selbst und gründet zwischendurch eine Partei, die aber hammerhart wie die NSDAP wirkt. Volle Breitseite. Dann haben wir da diesen Storch, der ist sehr, sehr freundlich, sehr, sehr gutmütig, der hat Jura studiert, der wird später zum ersten Präsidenten von Großwasserland gewählt, weil der Löwe, der König, die Staatsform in eine, ist das dann eine konstituelle Monarchie, glaube ich, umwandelt. Ja, genau. Und also von sich aus, weil er halt so ein gutmütiger Typ ist auch, freie Wahlen ermöglicht überhaupt. Also es geht in 52 Folgen ganz schön zur Sache. Wir erleben wirklich viel davon mit, alles vergleichsweise kindgerecht verpackt. Es ist so ein bisschen, auch wie bei den Simpsons, Kinder haben ihre eigene Ebene, das zu sehen. Aber wenn man es als Erwachsener guckt, denkt man sich, holla, die Waldweh. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr politisch. Ich war schwer beeindruckt davon. Dementsprechend wurde die Serie, die halt 1990 im ZDF ausgestrahlt wurde, sehr mit Preisen ausgezeichnet. Lustigerweise gab es dann, ne, aber allerdings dann die Goldene Kamera 1990 von der Hör zu für das beste Kinderprogramm. Und ich frage mich immer noch, was habe ich, und beziehungsweise ich habe nochmal nachgeguckt, auch andere Webseiten, Wunschliste.de und sowas heben das auch nochmal hervor, wie politisch das Ganze eigentlich war. Das hat man damals vielleicht gar nicht so wahrgenommen. Also ich kann mich 100% erinnern, dass ich die erste Folge sogar im ZDF gesehen habe an dem Abend oder am frühen Nachmittag, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich fand das irgendwie, war nicht so meins. Das war so, ich will nicht gerade, wie alt war ich denn da? Zwölf, genau. Also das, da bin ich wahrscheinlich schon nicht mehr in dem Alter gewesen, wo ich dann Alfred geguckt habe. Aber ich weiß ganz genau, ich habe die erste Folge, das wurde im Anfang, bevor das halt alles so ausgestrahlt wurde, beim ZDF total gehypt und in der Hör zu war eine Riesen-Story drin. Und ich glaube, die Bravo hatte da sogar zu was geschrieben, bin mir ziemlich sicher. Also es war irgendwie ein Riesen-Hype über die Serie und ich habe die erste Folge gesehen und war ein bisschen enttäuscht. es war keine Serie, die ich jetzt so richtig toll fand. Also ich glaube, ich habe dann nur noch so 2-3 Folgen gesehen und dann war ich auch raus. Sven, hast du das gesehen? Ich habe tatsächlich im Fernsehen, ich glaube auf ZDF, gesehen und ich muss sagen, ich habe es nicht so als hochpolitisch irgendwie in Erinnerung. Wahrscheinlich war man in dem Alter, also ich war ja wirklich noch in dem Alter, als ich es gesehen habe, war es schon Retro, muss man dazu sagen. Da hat man das schon als Klassiker auf dem ZDF gesehen, aber ich erinnere mich auch so mehr so an das fliegende Haus, was er nachher hatte, im Propeller, wo er wegfliegen konnte und so die großen Sachen, aber so riesig großartig im tollem Gedächtnis geblieben ist mir das auch nicht. Es ist eher sowas, was irgendwie so speziell im Kind, also die Melodie, ich bin so fröhlich, so unendlich fröhlich, kann wohl jeder noch irgendwie mitsingen, der das mal ganz geguckt fieser hat. Urwurm. Alex! Ja, bei mir ist es ähnlich. Also die Serie habe ich gesehen, wahrscheinlich viele von uns, aber wirklich in Erinnerung geblieben ist sie mir jetzt nicht. Und obwohl ich ja damals älter war als meinetwegen Sven, habe ich auch nie diesen politischen Kontext gesehen, den Daniele beschrieben hat. Daniel, läuft das eigentlich noch oder hast du noch mal reingeguckt? Habe ich gerade nicht recherchieren können. Also ich habe mir ein paar Folgen bei YouTube angeguckt. Mhm. Bin auch so mitten rein und landete dann auch wieder voll da, wo die Krähe dann am Rad drehte. Und okay. Genau die richtige Folge. Erwischt. Ja, also natürlich ist es vor allen Dingen niedlich. Und es gibt ganz, ganz viele Folgen, in denen sie halt einfach nur, wo der Professor irgendwas erfindet und sie dann damit unterwegs sind, so wie Dr. Snuggles oder sowas. Aber das war wirklich, also, das ist so, wie gesagt, das war so diese Ebene, wo man sich denkt, spannend. Jetzt haben wir alle unsere Animes vorgestellt. Also in den 90ern war ganz schön viel los. Ich finde, die Vielfalt ist auch enorm gewesen. Wir haben ja dieses Dokument irgendwie angesehen. Dani, hast du noch mehr? Ich dachte, wir machen so jeder 2 oder 3. Deswegen. Ich habe nur eins vorbereitet. Wir machen heute naja, also wenn der Rest noch was hat, können wir ja noch weitermachen. Also wenn du noch was hast, hau noch mal einen raus. Was Schnelles? Ja, was Schnelles. Ich habe sogar 2 Schnelle. Und zwar das eine sind die Samurai Pizza Cats. Sagt mir gar nichts. Wie schade. Auch noch nie gehört. Wie schade. Ich habe das gesehen bei RTL Plus. Du hast heute so ein bisschen die Juwelen rausgesucht. Ja, aber sowas von. Ich bin halt einfach so eine Liste durchgegangen und habe geguckt. Nachher immer, habe ich gesehen. Und dann war das halt wirklich, ne, die Samurai-Pizza-Cats. Total witzig. Habe mir dann auch gleich noch eine Folge angeguckt. Die leben in Little Tokyo. Auch wieder so eine Stadt voll mit vermenschlichten Tieren. Und haben zu dritt eine Pizzeria. Grundsätzlich erstmal, ne? Passt sich an, genau. Speedy Gorgonzola, Guido Casanova und Polly Esther. Also 2 Kater, eine Katze. Und aber eigentlich ist das Betreiben der Pizzeria natürlich nur Tarnung, weil sie eigentlich gegen das Böse kämpfen. Und zwar schwerpunktmäßig gegen so einen Samurai, der immer wieder auftaucht. Lustigerweise im Zuge der Vorbereitung dann, also für mich war das immer klar, die kämpfen gegen einen Samurai und fertig. Aber siehe da, im Original kämpfen sie eigentlich gegen einen Ninja. Das ist eigentlich ein Riesenunterschied. Finde ich schon. Aber das hat man uns als Kindern versucht vorzuenthalten. Die Folgen waren immer 21 Minuten lang. Es ist eine japanische Produktion. Lief 1990, 1991, 54 Folgen gab es, davon 52 dann im englischsprachigen Bereich. Wurde auch natürlich, wie wir es kennen, kräftigst geschnitten, sehr viel umgewandelt. War dann erst in Großbritannien zu sehen und kam dann später zu uns. Deswegen halt Erstausstrahlung 1990 auf TV Tokio und erst im Mai 92 bei RTL Plus. Das, was heute RTL ist, nicht das, was heute RTL Plus ist. Nur so nochmal zur Info. Und ich fand es wirklich sehr, sehr witzig damals. Na gut, es ging um Samurais und Pizza und Katzen. Coole Kombi. Ich fand es wirklich witzig. Kann ich euch ans Herz legen, aber so wie ich das, wenn ich das richtig höre. Nie gehört, nie gesehen. Aber es gab halt auch so viel. Darauf wollte ich vorhin kurz hinaus. Die Vielfalt ist wirklich enorm, auch die Themenvielfalt. Und bevor wir das Ganze hier abschließen, hätte ich eigentlich noch eine Frage an euch. Wie sieht das eigentlich bei euch aus mit aktuellen Animes? Also, oder eure absoluten Lieblingsanimes? Alex, was ist dein absolutes Lieblingsanime? Appleseed. Also ich habe lange überlegt, ob es Ghost in the Shell ist, aber ich bleibe bei Appleseed. Das passte nur nicht in diesen Podcast hinein, weil es entweder vor 1990 oder nach 1990 lief. Okay. Worum geht's ganz schnell? Nach 2000 lief. Erzähl ruhig, worum geht's? Worum geht's ganz kurz? Wir sind gleich bei einer Stunde, deswegen bin ich hier. Eigentlich eine sehr ähnliche Geschichte wie Bubblegum Crisis. Eine junge Frau wird von Max aus dem Kriegsgebiet evakuiert und in eine utopische Stadt, die treffenderweise auch noch Utopia heißt, Olympius heißt, evakuiert und trifft dort ihren alten Kampfgefährten, der inzwischen auch eher ein Hybrid aus Android und Mensch ist. Und dort versuchen sie ja letztlich dann doch diese gesamte Stadt zu retten, weil es auch dort wieder den Konflikt gibt zwischen Menschen und Androiden und Bioriden, die sehr menschlich aussehen. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Die wurde erstmals in den 80er Jahren als Film gezeigt. Und da sieht man wirklich den Unterschied zwischen dem, was in den 80er Jahren gezeichnet worden ist und dann, was dann 2004 gezeichnet worden ist. Da liegen Welten dazwischen. Aber die Geschichte ist einfach eine schöne Geschichte. Es ist ein schönes Märchen. Sehr cool, da muss ich mal reinschauen. Sven, was ist dein absolutes Lieblingsanime? Ich bin muss mich da mal ganz schwer entscheiden, aber nach langer Überlegung habe ich mich dafür entschieden, dass mein absoluter Lieblingsanime Prinzessin Mononoke ist, vom besagten Hayao Miyazaki, weil das einfach eine epische Geschichte ist. Es geht darum, dass ein junger Prinz Ashitaka sein Dorf verteidigen muss und in Notwehr einen Dämon umbringen muss, der ihn dann verflucht, woran er langsam stirbt, und er reitet aus, irgendwie für eine Lösung zu finden, und muss dann einen epischen Konflikt zwischen einer Eisenhütte und einem Waldgott schlichten. Und das ist einfach so wunderbar erzählt, so wunderbar toll gezeichnet, so emotional, so heroisch, einfach unendlich toll, und er ist nicht umsonst Oscar nominiert. Hat leider keinen Oscar gewonnen, weil er gegen Toy Story verloren hat, was damals der erste animierte Film war, der einfach aufgrund der geilen Technik gewonnen hat. Und er ist amerikanisch, ich meine. Genau, und er ist amerikanisch, aber er war immerhin nominiert. Chihiros Reise ins Zauberland hat dann später den Oscar gewonnen, wobei ich Chihiros Reise ins Zauberland bei weitem nicht so gut wie Prinzessin Mononoke finde. Also ja. Hayao Miyazaki forever. Daniela. Ja, ich konnte mich auch nur schwer entscheiden von meinem Nachbar. Ach Gott, ich bin heute zwischen meinem Nachbar Totoro. Ich kann kein Japanisch, ich habe keine Ahnung. Okay, ich zeig dir mal ein Bild, das hast du garantiert schon mal gesehen. Okay. Also es geht halt um ein Wesen, was, ne, Kinder ziehen um und haben in der Nachbarschaft dann so ein Wesen, das zwar nicht mit ihnen spricht, aber auf alles reagiert, was sie sagen. Okay. Und es ist unglaublich groß und gemütlich, und es kann auch nur von Kindern gesehen werden. Und es ist einfach unglaublich, also ich sehe das Tier nur an und bin glücklich. Das ist cool. Das ist sozusagen bis heute noch, es ist schon ein bisschen älter, aber es ist unglaublich schön. Ich habe ja vorhin schon über Alice im Wunderland gesprochen, was wirklich, also was ich aber nie als Manga, oh Gott, als Manga, als Anime gesehen habe. Und was ich euch eigentlich noch vorstellen wollte, und deswegen entscheide ich mich final dafür, auch noch eine Geschichte, die zwar in Japan gezeichnet und umgesetzt wurde, aber auch wieder eine französische Geschichte ist, und zwar D'Artagnan und die drei Musketiere. Oh ja, das stimmt. Das ist unglaublich schön, macht viel Spaß, kommt eigentlich aus dem Jahr 1987, wurde aber erst 95 auf RTL 2 gezeigt. Und was mir daran gefallen hat, abgesehen davon, dass ich die Geschichte mag, die Musketiere und D'Artagnan, ist, dass einer der Musketiere ein Mädchen ist. Okay. Endlich mal. Ich fand es gut. Ich mochte das wirklich sehr, sehr gerne. Es gab auch noch einen Kinofilm dazu, aber den kann man so ein bisschen knicken. Ne, denn Aramis ist halt in dem Fall, ist halt heimlich ein Mädchen, das weiß man nicht unbedingt, aber es macht auch so ein bisschen Spaß. Ich fand's schön und kann es auch jedem ans Herz legen. Auch das ist sehr, sehr gut gealtert. Die Geschichte ist ja uralt quasi und sehr, sehr schön umgesetzt. Zeichenstil natürlich vergleichsweise schlicht, 87 halt, aber macht Spaß. Ich konnte mich entscheiden, aber es war nicht so einfach. Ich habe erst gedacht an Escaflowne, weil ich halt die ganzen Mangas von denen noch habe. So ein paar Reste stehen da hinten noch im Regal. Aber für mich ist eigentlich so auch ein relativ aktuelles, in Anführungsstrichen, ist halt Noir für mich einfach die beste Anime-Serie in den letzten Jahren gewesen. Weil einfach die Story schön düster war. Die beiden Hauptdarstellerinnen, Protagonistin, wobei, ja gut, die zwei Protagonistinnen sind total interessant. Es geht um ein jüngeres Mädchen, das Fähigkeiten als Assassinin hat, die aber überhaupt nicht weiß, woher sie kommt und was mit ihr los ist. Sie hat nur eine Spieluhr, mit der sie an die sie noch irgendwie Erinnerungen hat, und eben halt eine professionelle Killerin, die sie dann auch unter die Fittiche nimmt. Wie das Ganze nachher endet, will ich jetzt gar nicht groß erzählen. Es ist auf jeden Fall hochspannend und sehr, sehr viele schöne Twists drin. Und großartig gezeichnet, ganz tolle Charaktere. Also das gehört zu meinen absoluten Lieblingsanimes. So, wir sind schon am Ende und dieser Folge, der Wichtelfolge vom Quasselstrip-Podcast. Das ging immer fix. Ja, war sehr schön kurzweilig. Die Gesprächspartner waren hervorragend. Vielleicht sollten wir uns mal in unserem normalen Podcast welche einladen. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, dass wir ein bisschen mit Technik frickeln. Ich habe mich eh immer schon dafür interessiert, wie das wohl so geht mit mehreren, die nicht unbedingt auch alle im gleichen Raum sind. Das Pottwichteln war eine gute Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Ja, fand cool. Ich auch. Vielen Dank dafür. Ich bin sehr gespannt darauf, wer uns, na nicht wer es ist, aber wie man uns wohl wichteln wird. Wir ich werden hoffe, sehen. Nicht so viel dazu nein, erzählen. Ich hoffe, nein, ich hoffe nur, den Original-Podcastern hat gefallen, wie wir ihr Thema umgesetzt haben, auch wenn ja. Man vielleicht gemerkt hat, dass wir im aktuellen Thema nicht so ganz drin sind. Und wir sind auch nicht Nerd genug, um da richtig tief drin zu sein. Mhm. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben natürlich uns dann mindestens eure letzten 2, 3 Folgen auch mal angehört. Das hat Spaß gemacht. Vielleicht bleibe ich mal ein bisschen dran. Vielleicht macht ihr ja noch ein paar Einsteigerfolgen für Leute wie mich. Auf jeden Fall wünschen wir frohe Weihnachten, frohe Festtage, frohes Freihaben, was auch Hanukkah. Immer ihr so feiert. Hanukkah. Genau, Hanukkah. Genau. Okay. Was auch immer ihr alles so feiern könntet zu dieser Zeit. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und wenig Stress und ganz viel Liebe und viel Essen. Ich verabschiede mich und gebe weiter an den Rest. Sven. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Ich bin ja tatsächlich noch Neuland hier. Du wurdest gerade in Jungfahrt. Wurde gerade gepodcast in Jungfahrt und ich hoffe, ich habe das Durchschnittsalter ein bisschen gesenkt. Hervorragend. Ein bisschen meine Anime- und Manga-Erfahrungen herbeifließen lassen und hoffe, die Leute, die sich das anhören, haben ein bisschen Spaß dabei und frohe Weihnachten, alles Gute und arrivederci. Alex? Ja, war schön, hat Spaß gemacht. Auch wenn ich irgendwie nur ein Drittel mitbekommen habe. Du kannst dann die Folge nachhören. Heiligabend kommt genau, ich hätte dann die eigene Folge nachhören. Genau. Ich habe letztens mit meiner Mama auch meine Folge mal gehört. Ja. Das ist witzig. Das soll helfen, habe ich gehört. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass wir das machen durften. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Und vielleicht hört man sich nochmal wieder. Ansonsten viel Spaß mit dem normalen Quasi-Strip-Podcast. Und kräftig abonniert auf jeden Fall. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.